Sie hören nun den zweiten Teil zu Ragazzi des Monats, Energie des Klangs, Ragazzikizza, am Mikrofon Lothar Meyer. Musik wurde seit vielen tausend Jahren in den unterschiedlichsten Kulturen ritualisiert. Bei den nordamerikanischen Indianerstämmen ist Musik Bestandteil des Schamanismus, wie dem Powwow. Seit der Antike haben Militärführungen Musik verwendet. Bis heute spielen auf der ganzen Welt Militärorchester für militärische Zeremonien, Tanz- und Unterhaltungsmusik auf. Auch die Hindustani-Musik aus Nordindien und karnatische Musik aus Südindien sind weit mehr als nur Unterhaltungsmusik. Eine dargebotene Raga-Performance im indischen Gesang oder Instrumentalspiel sollte von einem indischen Meister in Vollendung dargeboten werden und immer auch eine therapeutische Funktion erfüllen können. In unserer schnelllebigen Moderne, nicht selten im Westen, zunehmend auch im modernen Indien, wird die indische Klassik als reine Unterhaltungsmusik fehlinterpretiert. In Indien sind Krankheiten des Westens auf dem Vormarsch, wie Diabetes. In den Ballungsgebieten sind bereits 9% der Bevölkerung betroffen. In den ländlichen Regionen sind es ca. 3%. Indien hat die höchste Diabetesrate weltweit. Insgesamt sind ca. 30 Millionen Inder betroffen. 35% der an Diabetes Erkrankten sind von dem unheilbaren Diabetes Typ 2 betroffen. Die Weltgesundheitsorganisation prognostiziert bis 2025 einen Anstieg auf ca. 70 Millionen, also mehr als eine Verdoppelung. Bewegungsmangel, falsche Ernährung bringen weitere Nebenerkrankungen mit sich, wie Depressionen. Für Diabetes können Ragas nicht nur die Abwehrkräfte des Körpers stärken. Bestimmte Raga-Formen können das dritte Chakra Manipuraka anregen, damit vermehrt Insulin produziert wird. Dazu gehören die Ragas Bhagashri und Chandrakauns. Wir werden nun den Raga Chandrakauns hören, ein Spätnacht-Raga. Er wirkt nicht nur anregend für die Insulinproduktion, auch bei Magersucht setzt Chandrakauns seine musiktherapeutischen Kräfte frei. Chandrakauns ist ein beliebter Raga und wird gerne von der Bollywood-Filmindustrie in Mumbai verwendet. Chandrakauns wird nun gespielt von dem Sitarmeister Shamim Ahmed Khan. Dieser Virtuose war ein Schüler von der Sitar-Legende Ravi Shankar. Shamim Ahmed Khan ist am 14. Februar 2012 gestorben, im Alter von 73 Jahren. unterschiedlichen Formen wirken. Wie Forschungen belegen, können bestimmte Klangformen auf die Umgebung sogar antibakteriell wirken. Chirurgen verwenden im Operationssaal Musik, um eine entspannte Arbeitsatmosphäre im Team herzustellen und auch den Patienten zu beruhigen. Musik kann in der Schmerztherapie gar Medikamente substituieren. Musik wird erfolgreich als therapeutische Form in der Krebsbehandlung zur emotionalen Stabilisierung verwendet. Das gezielte Beschallen von Agrikulturen kann nachweislich das Pflanzenwachstum anregen. Raga-Musik und ihre energetischen Schwingungen halten Körper und Geist in Balance. Die indische Musik, das Frequenzspektrum der mikrotonalen Raga-Skalen und die Interferenzmuster der Raga-Noten regen die 7 Energiezentren im menschlichen Körper an, die sogenannten Chakren. Die 7 Chakren werden durch die 7 Hauptnoten, den Swaras, wieder gespiegelt. Jeder Raga wird in seiner auf- und absteigenden Skala von einigen wenigen Hauptnoten definiert. Darum können bestimmte Ragas einzelne Chakren gezielt anregen. Im indischen Verständnis wird der Mensch mit einem Chakra geboren, dem Muladhara Chakra. Durch Musizieren oder gezieltes Musikhören in früher Kindheit werden die weiteren 6 Chakren angeregt. Sie bilden sich bis zum 21. Lebensjahr aus. Indische Ragas tragen zu einem gesunden Gesamtsystem aller Chakren bei. Psychochronische und psychosomatische Erkrankungen können mit indischen Ragas positiv beeinflusst werden. Gar Patienten mit Parkinson-Krankheit können stabilisiert werden. Wie wir bereits erfahren konnten, helfen Ragas bei Störungen im Verdauungstrakt oder bei Magersucht. Ragas können auch fiebersenkend wirken oder wie Raga Marva Malaria-Erkrankungen lindern. Raga Durbari Kannada, Jai Chavanti und Soni wirken Kopfschmerzen entgegen und helfen zu entspannen. Raga Bhairavi kann Asthma lindern. Thiyagaraja, dem großen Meister der südindischen Klassik, wird nachgesagt, dass er mit seiner Komposition Na Jivan Dara in der Raga-Form Bilahari einen toten Körper wiederbelebte. Thiyagaraja lebte von 1767 bis 1847. Von Thiyagaraja sind uns bis heute überliefert mehr als 700 Kriti-Kompositionen. Von diesen Überlieferungen magische Heilwirkung durch indische Musik Glauben schenken möchte, sei freigestellt. Gewiss stößt auch die indische Musik in ihrer Anwendung an Grenzen. Bei lebensbedrohlichen Situationen, bei organischen Erkrankungen wie Tumoren, ist Musiktherapie keine exakte Wissenschaft. Sie kann aber im Zusammenspiel mit traditionellen Therapieformen nützlich sein, um die Heilungschancen des Patienten zu verbessern, stabilisierend zu wirken, den Einsatz von Schmerzmitteln zu reduzieren, Depressionen zu lindern und Ängste abzubauen. Gegen Ängste wirkt der Spätnachmittagsraga Bimpalasi. Um seine Wirkung bestmöglich zu entfalten, sollte Bimpalasi zwischen 15 bis 18 Uhr gespielt werden. Wir hören ihn von dem Sänger Chintaman Raghunath Vyas. Dieser Vertreter der nordindischen Klassik lebte von 1924 bis 2002. Die Besonderheit des Gesangs von Chintaman Raghunath Vyas ist die Verschmelzung verschiedener Musikschulen Indiens, den sogenannten Gharanas. Vyas wurde im Gwalior-Stile in der Agra-Gharana und Kirana-Gharana ausgebildet. Chintaman Raghunath Vyas verstand Musik als Zugang zu dem Göttlichen. Er hatte sich auch befasst mit der Erforschung von traditionellen Raga-Formen und Kompositionen. Chintaman Raghunath Vyas hören wir mit dem Raga Bimpalasi. Er wird in der musiktherapeutischen Wirkung zur Angstbewältigung und gegen Bluthochdruck verwendet. Yeah. cosa bello di gnani sabù. Yeah. Welche Voraussetzungen sollten gegeben sein, damit die musiktherapeutische Wirkung von Ragas der nord- und südindischen Klassik gegeben ist? Eine wesentliche Voraussetzung ist die Beziehung zwischen dem Musizierenden und dem Zuhörer. Von ihm erfordert es Ekagrata. Im Sanskrit bedeutet Ekagrata eine geistige Sammlung in einem Punkt. Damit ist eine Art Meditation und Konzentration auf einen einzigen Gedanken oder ein einziges Vorstellungsbild gemeint. Das konzentrierte, aufmerksame Hören eines Ragas löst die heilende Wirkung aus. Dabei darf der Zuhörer keine Wunderheilung erwarten. Je nach mentaler Verfassung, Umgebung, Art der Musik setzt die musiktherapeutische Wirkung langsamer oder schneller ein. Das subjektive Empfinden des Hörers, seine musikalischen Vorlieben spielen dabei eine wichtige Rolle. Bevor die indische Klassik musiktherapeutisch eingesetzt wird, ist eine sorgfältige Auswahl erforderlich. Es spielt zusammen die Intonation, die Noten einer Raga-Skala, die Swaras und Srutis, der Rhythmus, Tala, die Lautstärke und Nuancierungen, die Gamakas, das Tempo, Laya und der melodiöse Ausdruck, wie er von dem Komponisten, dem Vagyakara, selbst angelegt ist. Darum können für ein bestimmtes Krankheitsbild eine Vielzahl von indischen Ragas wirken. Von ihnen gibt es viele hunderte. In unseren postindustrialisierten Gesellschaften erkranken die Menschen zunehmend psychisch. Die Weltgesundheitsorganisation prognostiziert einen dramatischen Zuwachs von Erkrankungsformen der Psyche. Dazu zählt die Depression. Sie ereilt bereits Kinder im frühen Jugendalter. Früher war die Depression eine Alterskrankheit, die ab dem 35. bis 40. Lebensjahr auftrat. Der Raga Brindabani Sarang kann zur Bewältigung von Depressionen gehört werden und wird zur Mittagszeit gespielt. Mit Brindabani Sarang werden romantische Gefühle ausgedrückt. Dieser Raga schafft eine mystische Atmosphäre. Kein geringerer als der Sarodmaestro Amjad Ali Khan spielt uns den Raga Brindabani Sarang auf der indischen Laute. Thank you.